Deshalb versuchen manche Wissenschaftler mit anderen Methoden, Licht in die Evolution der Landpflanzen zu bringen. Sie gehen beispielsweise von modernen genetischen Befunden über verschiedene Familien von Moosen und anderen Landpflanzen aus und versuchen eine Art molekulare Uhr zu entwickeln. Eine solche Uhr funktioniert nach einem recht einfachen Prinzip. Mutationen in den Gen- und Proteinsequenzen der Pflanzen treten mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf, die sich berechnen lässt. Vor diesem Hintergrund kann man die heutigen Gensequenzen verschiedener Pflanzengruppen vergleichen, und das Ausmaß der Unterschiede verschafft uns dann einen Eindruck von dem Zeitraum, seit sich die Abstammungslinien gebildet und voneinander getrennt haben. Mithilfe solcher Untersuchungen konnte man feststellen, dass die Gefäßpflanzen oder Tracheophyten, zu denen Bäume, Sträucher, Blumen sowie die Farne und ihre Verwandten gehören, also die Arten, die heute das grüne pflanzliche Leben dominieren, tatsächlich später entstanden sind als Leber- und Laubmoose. Und was noch wichtiger ist, man konnte auch nachweisen, dass Lebermoose nicht die älteste Abstammungslinie der Landpflanzen sind. Damit erhebt sich die Frage, welche Bedeutung ihre Merkmale überhaupt haben, wenn man etwas über die ältesten Pflanzen aussagen will, die das Land besiedelt haben. Aber trotz alledem bleibt die früheste Evolutionsvergangenheit der Pflanzen unsicher, und es war unglaublich schwierig, einen einigermaßen verlässlichen Zeitpunkt für das Auftauchen der ersten Landpflanzen abzuschätzen. Da genetische Mutationen so komplex sind und der Wandel in Populationen, biologischen Arten und sogar Pflanzenfamilien in unterschiedlichem Tempo abläuft, sind Datierungen, die ausschließlich auf heutigen genetischen Befunden basieren, von berüchtigter Unsicherheit und liefern höchstens grobe Anhaltspunkte. Wenn man weder über die Zeit der ersten Pflanzen noch über ihre biologischen Merkmale genaue Aussagen machen kann, lässt sich natürlich nur unter größten Schwierigkeiten herausfinden, ob und wann sie Auswirkungen auf das Weltklima hatten. Glücklicherweise fassten 2018 einige Wissenschaftler den Entschluss, die verschiedenen Stärken und Schwächen der genetischen und paläontologischen Erforschung des Ursprungs der Landpflanzen kombiniert zu nutzen und ein genaueres, umfassenderes Modell für ihr Auftauchen zu entwickeln. Das Team unter Leitung von Wissenschaftlern der Universität Bristol kombinierte die genetischen und die morphologischen Schätzungen für die Geschwindigkeit der Pflanzenevolution und orientierten sich dabei an den vorhandenen Fixpunkten, die sich aus tatsächlichen Fossilfunden ergaben. Sylvia Pressel, Leiterin der Abteilung für Algen, Pilze und Pflanzen am Londoner Natural History Museum und Co-Autorin der Studie, stellte fest, die Arbeiten ermöglichten es, die anfangs noch groben Evolutionsmodelle zu testen und mit Hilfe von Belegen zu verfeinern, die man richtig anfassen kann. Außerdem können die Wissenschaftler solche Modellierungen viele tausendmal ablaufen lassen und so herausfinden, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie die Realität abbilden. Alle Analysen liefen darauf hinaus, dass die ersten Landpflanzen vor ungefähr 500 Millionen Jahren auf der Bildfläche erschienen, mitten in der Periode des Kambriums und unmittelbar nach der Evolution der vielzelligen Tierarten, die sich unter Wasser entwickelten.